tatsächlich war das auch in Deutschland mal okay. Warum fassen wir unser Essen heute nicht mehr an? Das hat sich Clemens Hoffmann gefragt und sich mitten in Berlin zu einem kulinarischen Experiment verabredet. Im Zentrum Berlins serviert das Restaurant Saravana Bhavan die vegane Küche des südlichen Indien. Spezialität sind Dosas, extrem dünne Crepe aus Reis und Linsenmehl. Authentisch indisch, findet Florian Schübilski. In Berlin auf jeden Fall das Essen, was am ehesten nach dem schmeckt, was ich persönlich in Indien gegessen habe. Der Anglist erforscht an der Universität Potsdam das indische Kastenwesen und hat schon länger im Land gelebt. Er hat seine Kollegin Prijam Goswami Chuturi mitgebracht, die aus dem nordindischen Assam kommt. Sie übernimmt die Bestellung, denn wir wollen gleich Mittag essen, mit den Fingern. Und deshalb gehen wir jetzt erstmal ein Stockwerk höher, Hände waschen. Auf dem Weg zurück vom Waschraum schaue ich mich etwas um. An den Tischen drängt sich die indische Community der Hauptstadt, vor sich Plastikboxen mit Servietten, Löffeln und Gabeln. In Delhi, wo Chuturi studiert hat, ist zwar der Löffel auf dem Vormarsch, erzählt sie. Und wer von sich meint, besonders fein zu sein, isst dort inzwischen absichtlich mit Besteck. Das zeigt sozialen Status. In den Dörfern sieht es aber noch ganz anders aus. Wenn eine Familie geht zum Essen, der Teller ist immer gemeinsam. Man kann es immer mit Händen, Fingern dazu nehmen. Ja. Und das wollen wir jetzt auch. Das ist ein Paper Roast Masala Dosa. Das ist ein Reiskrepp. So. Es gibt zwei Idli und ein Vada. Der Kellner hat Aluminiumteller mit einem gewürzten Spinat-Kartoffelgericht gebracht. Und Gobi Mutter, ein cremiges Ragout aus Blumenkohl, Erbsen und Kartoffeln. Daneben verschiedene Dips und Chutneys, Fladenbrot und Reis. Prijam fängt gleich an. Hier gibt es ein bisschen Reis. Muss man ein bisschen flach machen und dann mischen. So hier. Mit der rechten Hand nimmt sie etwas warmen Blumenkohl und mischt ihn mit dem Reis zu einem cremigen Ball. Geht das wirklich nur mit den Fingern? Ja, muss ich ja sagen. Ja, mit Löffel oder Gabel gibt es nicht. Einfach nicht. Florian Schibilski macht es ihr da schon nach. Man sieht, er hat Routine. Sozusagen wie die Baggerschaufel. Meine vier Finger sind unten und ich habe jetzt den Daumen frei zum Manövrieren. Und ich kann das jetzt zum Mund führen und mit dem Daumen kann ich jetzt das Essen in den Mund reinschieben. Und damit bekleckert man sich dann nicht so. Den Bagger machen. So schwer kann das doch nicht sein, überlege ich. Bereite mir ein Stück Fladenbrot vor und gebe es in den Spinat. Ich werde mutiger. Baggere Blumenkohl mit Reis zu einem warmen, weichen Etwas zusammen und schiebe es mir in den Mund. Schmeckt wirklich lecker. Und das Überraschende? Mit den Fingern fühlt sich der Akt des Essens auch sehr viel besser an als mit Besteck. Irgendwie sinnlicher. Prijam Goswami Chuturi nickt. Vor Essen kann man die Textur von diesem Essen fühlen. Es gibt eine große Verbindung zwischen, was man also fühlen kann mit Fingern und dann, das geht in den Mund. So. Es schmeckt besser mit Fingern, ja. Messer, Gabel, Löffel. Für Deutsche ist das Benutzen von Besteck so selbstverständlich wie das Atmen. Kleinschneiden, auf die Gabel nehmen und in den Mund damit. Unseren Kindern gewöhnen wir das Essen mit den Fingern so schnell wie möglich ab. Wer mit Besteck hantieren kann, gilt als gut erzogen. Klar, den Burger oder die Pommes frites essen wir auch mal mit den Fingern, aber außerhalb von Imbissbuden ist das eher verpönt. Das war nicht immer so. Vor allem aber seit dem 19. Jahrhundert sind Messer und Gabel immer mehr zum Standard an deutschen Esstischen geworden. Zu der Zeit wurde Besteck erstmalig in Massenproduktion hergestellt. Mir fallen Bilder aus dem späten Mittelalter ein. Festliche Tafeln, die voll sind mit Speisen in großen Tellern. Die Menschen greifen zu, mit den Fingern natürlich. Messer gibt es auf diesen Bildern nur, um den Braten zu schneiden. Was das Experiment mit mir macht? Auch ich achte nun bewusster auf die Texturen. Ich breche mir ein knisterndes Stück Pfannkuchen ab und wische damit die weiche Kartoffelfüllung des Dosa vom Teller. Vorsichtig bringe ich die Teigrolle zum Mund, aber ein Kartoffelstück landet trotzdem auf dem Tisch. Erst will ich spontan zu einer Papierserviette greifen. Aber dann merke ich, warum im Restaurant keine Tischtücher verwendet werden. Später weiß ich, man kümmert sich darum. Der Tisch ist reich gedeckt mit dem Reis, den wir verschüttet haben. Das ist aber eingepreist. Da kommt der nasse Lappen und dann ist das auch wieder gut.